WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. Dezember 43 vor Christus. Der Todestag des römischen Philosophen und Konsuls Marcus Tullius Cicero. Video patres conscripti in me omnium vestrum ora atque oculos esse conversus. Marcus Tullius Cicero war der bekannteste Redner und Denker der römischen Republik. Wie bei großen Gestalten der Geschichte so üblich, rankten sich schon um seine Geburt Mythen und Vorzeichen. Der antike Geschichtsschreiber Plutarch berichtet: Die Geburt Ciceros ging, wie es heißt, leicht und schmerzlos vonstatten. Seine Amme soll eine Erscheinung gehabt haben, die ihr voraussagte, sie ziehe ein großes Heil für alle Römer auf. Er bewies selbst, dass es eine wahre Prophezeiung war, indem er sich durch eine glänzende Begabung hervortat und unter den Knaben einen solchen Namen und Ruhm erwarb, dass deren Väter in die Schule kamen, um Cicero zu sehen. Doch Cicero war kein Römer aus Rom. Er wurde in Arpinum geboren, am 3. Januar des Jahres 106 vor Christus. Das ist eine Provinzstadt, etwa 100 Kilometer entfernt von Rom, in den Ausläufern des Apennin, idyllisch gelegen. Und er gehörte nicht dem Amtsadel an. Seine Familie gehörte zum sogenannten Ritterstand. Das waren nicht nur schlechte, sondern im Grunde genommen überhaupt keine Voraussetzungen dafür, ein höheres Amt in Rom zu erlangen. Erklärt der Saarbrücker Altphilologe Professor Woldemar Görler. So ein Talent durfte nicht in der Provinz verkümmern. Die Familie zog nach Rom und Cicero bekam eine umfassende Ausbildung. Rhetorik, Literatur, Philosophie, Gerichtspraxis. Griechisch konnte er ohnehin schon. Als ganz selbstverständlich galt es damals in Rom, dass man auch das Griechische beherrschte. Wo er Griechisch gelernt hat, wissen wir nicht genau. Vermutlich einfach in seiner Familie, denn die Haussklaven waren oft griechischer Herkunft, sodass sich das ganz zwanglos ergab. Cicero war zweisprachig. Ciceros erster eigener Auftritt bei einem Prozess im Jahre 80 vor Christus war eine politisch ausgesprochen schwierige Angelegenheit. Zu dieser Zeit regierte Sulla als Diktator in Rom. Angeklagt im Prozess war ein harmloser Mann aus der Provinz, weil er angeblich seinen Vater erschlagen hatte. In Wahrheit war dieser alte Herr erschlagen worden von einem Günstling Sullas, sodass es eine ganz heikle Geschichte war, den zu Unrecht Angeklagten Sextus Roscius zu verteidigen, denn es war ja implizit auch eine Anklage gegen Sulla und sein Günstlingswesen. Von den älteren Anwälten traute sich niemand, die Verteidigung zu übernehmen. Cicero nahm die Herausforderung an. Sextus Roscius wurde freigesprochen und der wahre Mörder verurteilt. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt, doch für Cicero wurde die Situation in Rom etwas ungemütlich. Es erschien dem jungen Anwalt klug, schreibt Plutarch, räumlichen Abstand zwischen sich und die Anhänger Sullas zu bringen. Aus Furcht vor Sulla trat er darauf eine Reise nach Griechenland an und sprengte das Gerücht aus, dass sein Körper der Pflege bedürfe. Denn er war wirklich schmächtig und hager und pflegte wegen einer Magenschwäche erst zu später Stunde wenige und leichte Nahrung zu sich zu nehmen. Nicht zuletzt gehörte eine ausgedehnte Griechenlandreise ohnehin in das Bildungsprogramm eines jungen Redners. In Athen studierte Cicero Philosophie, in Kleinasien und Rhodos feilte er weiter an seiner Redekunst. Offenbar mit Erfolg. Der Geschichtsschreiber Plutarch schildert eine Szene, die sich bei Ciceros Rhetoriklehrer Apollonius abgespielt haben soll. Cicero hatte eine Rede auf Griechisch gehalten. Alles applaudierte, nur Apollonius schwieg betroffen. Er soll gesagt haben: Dich, Cicero, lobe und bewundere ich. Aber ich beklage das Schicksal Griechenlands, da ich sehe, dass die einzigen Vorzüge, die uns noch geblieben waren, nun auch noch durch dich den Römern zugewendet werden. Bildung und Redekunst. Als Cicero nach Rom zurückkehrte, war er fast 30. Er absolvierte die Ämterlaufbahn, den Cursus Honorum, mit viel Ernst und im schnellstmöglichen Tempo. Im Jahre 64 vor Christus war es endlich soweit. Der Aufsteiger aus der Provinz bewarb sich um das Konsulat, eines der höchsten Ämter der Römischen Republik. Mitkandidat war ein gewisser Catilina, ein Adliger mit üblem Ruf. Dennoch hatte dieser gute Aussichten, gewählt zu werden. Da das die meisten der Aristokratenpartei voraussahen, so förderten sie Ciceros Bewerbung um das Konsulat. Und da das Volk diese Politik bereitwillig mitmachte, so fiel Catilina durch. Und Cicero und Gaius Antonius wurden gewählt. Dabei war Cicero der einzige von allen Bewerbern, der von einem dem Ritterstande angehörigen Vater, nicht von einem Senator abstammte. Die Auseinandersetzung mit Ciceros ehemaligem Mitbewerber eskalierte im Herbst 63. Catilina wollte die Macht im Staate an sich reißen, um jeden Preis. Die Konsuln sollten ermordet, wichtige Ämter mit seinen Anhängern besetzt werden. Cicero holte zum Gegenschlag aus und hielt im Senat und vor der Volksversammlung seine berühmten catilinarischen Reden. Quo usque tandem ab utere Catilina patentia nostra? Quam dio etiam furor este tuus nos eludet? Wie lange, Catilina, willst du unsere Geduld noch missbrauchen? Wie lange soll diese deine Raserei ihr Gespött mit uns treiben? Dass durch das Einvernehmen all dieser Männer hier deine Verschwörung in Fesseln geschlagen ist, siehst du nicht? Was für Zeiten, was für Sitten! O tempora, o mores! Die Verschwörer wurden verhaftet, Cicero forderte die Todesstrafe. Der spätere Alleinherrscher Cäsar plädierte für Milde. Cäsar selbst wollte ja die Catilinarier nicht mit dem Tode bestraft wissen, sondern er wollte ihnen eine Verbannung auferlegen. Cicero hat sich mit seiner Forderung durchgesetzt. Diese Hinrichtung der Catilinarier ist übrigens in meiner Sicht einer der dunklen Punkte in seiner Vita. Aber es mag sein, dass es aus damaliger Sicht eine Notwendigkeit war. Die Republik war vorerst gerettet. Leider wurde der Konsul nicht müde, seine eigenen Heldentaten zu preisen. Sogar Plutarch, ansonsten Cicero sehr zugetan, merkt an. Er machte sich bei vielen dadurch verhasst, dass er sich immerfort selbst lobte und rühmte. Kein Senat, keine Volksversammlung, kein Gericht konnte zusammentreten, bei dem man sich nicht das Gerede über Catilina anhören musste. Am Ende füllte er auch seine Bücher und Schriften mit diesen Lobpreisungen der eigenen Person. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass mein Wirken für die Rettung des Vaterlandes im Urteil und Zeugnis der ganzen Welt Anerkennung findet. Cicero sah es als sein größtes Verdienst an, in Zeiten der Krise für eine Einheitsfront gegen die Verschwörer gesorgt zu haben, über gesellschaftliche Grenzen hinweg. Diese Concordia Ordinum, das einträchtige Zusammenwirken der Stände, wurde zum politischen Programm. Cicero hoffte, auf dieser Grundlage eine Besserung der politischen Verhältnisse erreichen zu können. Cicero-Biografin Marion Giebel. Also weg mit diesen Gruppeninteressen und diesem Egoismus, sondern sich wirklich zusammentun und einsetzen für die res publica, die gemeinsame Sache. Doch die Einheitsfront bröckelte, kaum war die aktuelle Gefahr gebannt. Die neuen starken Männer im Staate, Cäsar und Pompeius, schoben sich unaufhaltsam in den Vordergrund. Cicero kämpfte mit seiner Idee von der Erneuerung der Republik auf verlorenem Posten. Er hat gesagt, es ist doch schlimm, dass immer sich für den Staat die Gutwilligen, die Gutgesinnten, die rühren sich immer nicht. Während die, die den Staat zerstören wollen, die sind immer agil und aggressiv und die rühren sich. Cicero, der Pater Patriae, der Vater des Vaterlandes, musste ins Exil gehen. Der Pöbel zerstörte sein Haus auf dem Palatin und plünderte sein Refugium. Die Villa in Tusculum. Eine Flut von verzweifelten Briefen landete bei Freund Atticus. Cicero klagte: Ist je einer so plötzlich, aus einer so glänzenden Stellung, bei so reichen Hilfsmitteln, die ihm Begabung, Klugheit und Einfluss an die Hand gaben, bei so starkem Schutz seitens aller Patrioten, so tief gefallen? Kann ich vergessen, was ich gewesen bin? Unempfindlich sein gegen meinen jetzigen Zustand? Gegen den Verlust meiner Ehre, meines Ruhmes, meiner Kinder, meines Vermögens. Er hat geklagt und gejammert, war todtraurig, war niedergeschlagen. Und es stand in einem krassen Gegensatz zu dem, was er in einigen Schriften bereits gefordert hatte. Der Philosoph müsse frei sein von Affekten, auch der Verlust irdischer Güter wie Verlust des Vermögens oder Verlust der Heimat sei hinzunehmen, es gehe nur um die inneren Werte. Nach 1,5 Jahren durfte Cicero nach Rom zurückkehren. Pompeius hat die Rückberufung nur unterstützt, weil er sich ein Gegengewicht erhoffte. Er war ja mit Cäsar da schon nicht mehr so ganz auf gutem Fuß oder hat gemerkt, dass Cäsar ihn überrunden wollte. Aber Cicero hat keinen politischen Einfluss. Er zog sich aus der Politik zurück, um zu schreiben. Es war der Versuch, seinen Kampf um die Republik mit anderen Mitteln fortzusetzen. In seinen Werken De Republica und De Legibus, über den Staat und über die Gesetze, entwarf er sein Bild vom besten Gemeinwesen und vom idealen Staatsmann. Diesem Lenker ist das glückliche Leben seiner Bürger als Aufgabe gestellt. Es soll durch Macht gesichert, durch materielle Mittel wohlbestellt, durch Ruhm nach außen ansehnlich, durch Tugend sittlich gefestigt sein. Und wo ist der Mann, der für den Nutzen des Vaterlandes mehr sorgt als für die Durchsetzung seiner eigenen Wünsche? Unter den zentralen Figuren der römischen Tagespolitik war er jedenfalls nicht zu finden. Caesar und Pompeius steuerten die Republik in einen Bürgerkrieg. Cicero war unentschlossen, auf wessen Seite er sich schlagen sollte. Gemessen an seiner Vorstellung vom idealen Staatsmann kam eigentlich keiner der beiden in Frage, schrieb er im April 49. Diese beiden sind ganz erbärmliche Subjekte, einer wie der andere. Denn stets haben beiden ihre eigene Gewaltherrschaft und ihre persönlichen Interessen mehr gegolten als das Wohlergehen und die Ehrwürdigkeit des Vaterlandes. Caesar, da sagte er, oh Gott, die reinste Unterwelt. Also es haben sich an Caesar viele angeschlossen, Glücksritter, Desperados, welche die sich bereichern wollten. Und die einigermaßen Staatstreuen, die waren eben auf der Seite von Pompeius. Ja, und der Senat war auf Seiten des Pompeius. Cicero hat lange gezögert, sich überhaupt jemand anzuschließen, aber es ging dann doch nicht mehr anders. Und dann hat er mit dem Senat eben, hat er sich an Pompeius angeschlossen. Der mitsamt seinem Heer unterging. Der Weg war frei für die Alleinherrschaft Caesars, der sich aber nur wenige Jahre an der Macht halten sollte. Er hätte Cicero gerne auf seiner Seite gewusst, doch... Die Alleinherrschaft hat Cicero ganz entschieden abgelehnt. Das war ein für ihn ganz unerträglicher Gedanke. Ciceros Ideal war, und das sah er in der römischen Verfassung verwirklicht, eine gemischte Verfassung mit durchaus monarchischen Elementen. In Rom sah er die verkörpert in den Konsuln, das aristokratische Prinzip im Senat und das demokratische Prinzip natürlich in den Volksabstimmungen. An den berühmten Iden des März im Jahr 44 vor Christus wurde Caesar ermordet. Cicero war an der Tat nicht beteiligt, zumindest nicht direkt. Er war nicht einer der Mitverschwörer, er war auch nicht eingeweiht. Die Verschwörer fürchteten, dass er etwas ausplaudern könnte, aber sie betrachteten ihn mit Recht als einen der ihrigen. Cicero ist einer der geistigen Urheber der Iden des März. Nur, was danach kam, sollte nicht besser werden. Die Verschwörer hatten den Thronerben Caesars verschont, Antonius. Nichts lag ihm ferner, als die Republik in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Cassius, einem der Cäsarmörder, schrieb Cicero offen: Ich wollte, du hättest mich an den Iden des März zur Tafel geladen. Dann hätte es keine Reste gegeben. Antonius sorgte dafür, dass Ciceros Name auf der Liste der Staatsfeinde landete. Dieser entschloss sich, nach Griechenland zu fliehen. Die Nacht zum 7. Dezember verbrachte Cicero auf einem seiner Landgüter am Meer. Das Boot wartete schon. Am Morgen wollte er sich einschiffen. Doch die Schergen des Antonius waren ihm dicht auf den Fersen. Marion Giebel: Da geht ein kleiner Weg hinunter zum Meer, heute noch. Da haben ihn dann die Häscher eingeholt. Unter ihnen der Hauptmann Herennius. Cicero bemerkte sein Kommen, befahl den Trägern, die Sänfte an Ort und Stelle niederzusetzen und schaute selbst mit starrem Blick auf die Mörder. Von Staub bedeckt, mit ungeschorenem Haar und Bart und das Gesicht vor Kummer verzehrt, sodass die meisten sich verhüllten, als Herennius ihn abschlachtete. Plutarch berichtet in seiner Vita, dass der Hauptmann, der ihm den Todesstreich gab, einer war, den Cicero einmal in einer Rede vor der Todesstrafe gerettet hat. Cicero war 63 Jahre alt, als er ermordet wurde. Antonius ließ Hände und Kopf des berühmten Redners auf dem Forum ausstellen. Rund 70 Jahre nach der grausamen Bluttat urteilte der römische Historiker Velleius Paterculus: Du hast damit nichts erreicht, Marcus Antonius. Jedes Zeitalter wird bewundern, was er gegen dich geschrieben, und wird verfluchen, was du an ihm getan hast. Und eher wird das Menschengeschlecht von der Erde schwinden als Ciceros Ruhm. Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 12:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de